hörte von deinen besorgten Journalisten. Und da ich wusste, dass die, die mich angreifen, zugrunde gehen, bat ich Gott, mich in deine Fänge zu schicken. Ein Jahr später schrieb mir eine ehemalige Kollegin, um mir anzubieten, deinen Kindern Unterricht zu geben. Nachkommen von Millionären, legalen oder illegalen. Bei meiner Ankunft sprach ich von den Wundern, die Gott in meiner Karriere vollbracht hatte, indem er mich vor Schlangen und Drachen beschützte, ohne zu wissen, dass ich zu den Kindern von Kojoten sprach. Die Lehrkräfte begannen mit Intrigen, um zu beweisen, dass nur die Einheimischen herrschen. Und ich wurde von einem Rudel im Unterricht angegriffen. Einen nach dem anderen schloss ich ihre bissigen Kiefer, ohne zu wissen, dass ich zu den Kindern von Kojoten sprach. Die Lehrkräfte begannen mit Intrigen, um zu beweisen, dass nur die Einheimischen herrschen. Und ich wurde von einem Rudel im Unterricht angegriffen. Einen nach dem anderen schloss ich ihre bissigen Kiefer. Einen nach dem anderen deckte ich ihre Lügen auf. Der Sohn des mächtigsten Drogenbarons konnte meine Worte nicht ertragen. Ich bin ein von Gott geschützter Kolumbianer. Ohne zu zögern verließ er den Unterricht, um bei der Schulleitung meinen Rücktritt zu fordern. Ich schrieb ein Theaterstück, Verbrechen und Straflosigkeit, über junge Leute aus reichen Familien, die Unschuldige ermorden. Ohne zu wissen, dass das ein Drama der letzten 10 Jahre war, erschrocken entschädigtest du mich und befahlst meine Abreise. Das Stück wurde 2015 in Bogota uraufgeführt. Beleidigt hast du eine Falle organisiert, gewidmet der Santa Muerte und ludest mich ein, in Mexiko-Stadt aufzutreten. Es ist unmöglich, dass sie, sagte ein Schauspieler, so plötzlich ein Festival organisieren, um uns zu präsentieren. Mach dir keine Sorgen, antwortete ich. Wenn ihre Absichten böse sind, werden wir niemals nach Mexiko-Stadt gehen. Eine Woche später sagte Peña Nieto sein Fest ab. Man fand eine Grube mit Leichen von Dutzenden verstümmelter Studenten.